und haben Träume, die sind nicht mehr ganz rein. Und überm Bett hängt Che Guevara neben einer nackten Frau. Geh noch zur Schule oder schon im Betrieb und tun, als hätt sie überhaupt niemand lieb. Und finden ihre Leute Leben viel zu eintönig. Zu den Bands, denn bei den Bands, da kommen die Typen